Hallo Dunkelheit, mein Freund, bin hier für ein Gespräch erneut, weil ein Gedanke langsam mich beschlich, sieht seine Saat, er fand schlafend mich, und die Vision, die sich pflanzt in mein Verstand, darin gebannt, in jenem Klang der Stille. In ruhelos Träumen ging ich allein, auf schmalen Straßen aus Kopfstein. Wenn dabei unter der Laterne Licht, ich zog den Kragen vor der Kälte dicht, und meine Augen traf das Blinken von Neonlicht, die Nacht durchbricht. Den Klang der Stille und in dem fahlen Licht ich sah 10.000 Menschen oder mehr. Menschen sprechend ohne was zu sagen, Menschen hörend ohne zu erfahren, dicht in Glieder sich eine Stimme singt sie laut. Keiner traut zu stören den Klang der Stille. Narren rief ich, ihr wisst nicht, Stille wächst wie Krebs ausbricht. Hört mein Wort, das lehren sollte euch, streckt die Arme aus zu erreichen euch. Doch meine Worte wie Regen Tropfen fallen im Born der Stille. Die Menschen beugten, beten sich zu ihrem Gott aus Neonlicht. Und das Zeichen sandte aus die Warnung, fasst in Worte damit eine Mahnung. Das Orakel sagt, die Worte der Propheten sind geschrieben an die Tunnelwand und im Hauseingang.